بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كاتب الشفستا نمخر وايتا بوخة سنة فراغ من أنتواتن سوى عقيدة von Sheikh Al-Hafiz Al-Hakami rahmatullahi alayh. Wir sind angelangt bei der 58. Frage. Das heißt, wie viele Arten der schönsten Namen gibt es, mit denen Allah gerufen wird? Also wie viele Arten, mit denen er gerufen wird? Davor hatten wir, welche andere Sachen einschließen, und jetzt, mit denen er gerufen wird. Und dazu sagt er, es gibt zwei Arten. Ganz kurz gesagt, einige, mit denen man sich beziehungsweise die erste Kategorie ist mit die Namen, die man alleinstehend rufen kann. Wie er sagt, einige von den Namen werden benutzt, um Allah allein zu rufen. Die Übersetzung ist ein bisschen schlecht, darunter kann man verstehen, dass man auch andere nimmt, um Allah nicht allein zu rufen, Allah etwas beizugesellen. Deswegen braucht man immer eine Erklärung dazu. Grundsätzlich kann man zum Buch auch sagen, dass es nicht unbedingt ein Anfängerbuch ist, aber inshallah ta'ala machen wir eine Unterrichtsreihe mit in der Aqida einfach erklärt, und die werdet ihr inshallah ta'ala auf dem Hasanat-Institut bi'idhnillahi ta'ala auch finden. Auf jeden Fall sagt er hier, also mit Alleinruf meint er, die man alleinstehend rufen kann. Wenn man nur das sagt, dann genügt es. Ohne eine Ergänzung, das erklärt das nochmal, oder auch mit einer, ohne eine Ergänzung dazu, oder auch mit einer Ergänzung. Ist auch so doppelt, das versteht man nicht so ganz von der Übersetzung her. Ja, das schließt die hohen Eigenschaften ein, ohne absolute Einschränkung, wie der Lebendige, der Einzige, der Unabhängige und so weiter. Im Prinzip alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die er sich selbst benannt hat im Koran und in der Sunna, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns überliefert hat, das sind die Namen, die man alleine ruft. Also du kannst sagen, anstatt Allah kannst du sagen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Bari und so weiter. Ja, das kann man inshallah ta'ala alles einzeln nehmen. Also ich muss nicht unbedingt zwei, drei Eigenschaften gemeinsam nehmen, sondern ich kann einen Namen alleinstehend nehmen. Das ist gemeint mit der ersten Kategorie. Was er hier mit der zweiten Kategorie meint, ja, da sagt er, und einige Namen werden mit einem Gegenwort benutzt, wie Ad-Dar und An-Nafi, ja, wie da jemand, der Schaden zufügende und der Nutzenbringende, oder der Schaden der Nutzende, wie Al-Khafid und Al-Rafi, ja, der Erniedrige und der Erhöhe, wie Al-Mu'ad, wie der Geber und der Minderer, oder der Nehmer, der Hinderer, wie der Ehreverleiher oder der Ehrenehmer oder der Demütige. Aber die Tatsache in dieser Sache, das sind nicht Namen und Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das muss man klar und eindeutig hier sagen. Diese Sachen sind eher Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die nicht alleinstehend kommen, die ein Gegenteil dazu benötigen. Weil man das sonst so verstehen könnte, dass diese Eigenschaft mangelhaft wäre. Was die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala angeht, so sind sie tawqifiyya. Tawqifiyya bedeutet, sie werden von niemand anderes bestimmt, außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der seinen Namen bestimmt. Und nicht wir, wenn wir hören, wie zum Beispiel wa makaru wa makar Allah, und sie schmieden Pläne und Allah schmiedet Pläne, dürfen wir jetzt sagen, Allah ist der Pläne-Schmieder? Das dürfen wir natürlich nicht sagen. Dass wir das umgekehrt machen. Aber von den Namen Allahs dürfen wir Eigenschaften ableiten. Aber von den Eigenschaften, dass wir Namen ableiten, das ist nicht erlaubt. Deswegen sind die Namen Tawqifiyya. Und das, was er hier als zweite Kategorie bringt, bezieht sich eher auf die Eigenschaften, die man falsch verstehen könnte, wenn sie allein stehen. Ja, wie eben der Schaden zufügende, hier steht jetzt gewinnbringende, eher der Nützende, der Erniedrige und der Erhöhe, also dass man die immer die Kombination macht, sozusagen. Und er sagt in der Offenbarung, also in Koran und Sunna werden diese Namen nie allein erwähnt. Ja, er sagt, mit Ausnahme ist Al-Muntaqimin, Inna min al-Mujrimin al-Muntaqimin, ja, das trotzdem heißt das hier nicht, dass alleinstehend, aber wenn wir es übersetzen, heißt das, wir werden uns an den Übeltätern vergelten oder rächen. Ja, oder wir werden an den Übeltätern Vergeltung üben. Ja, also hier wird auch nicht ganz klar, dass er da Rächer in Anführungszeichen ist, sondern dass sie eben ihre Strafe bekommen. Und das andere ist eben, dass man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige oder hat die Fähigkeit, dich zu erniedrigen und dich zu erhö oder dich zu erhöhen. Und diese Sachen kommen eigentlich immer in der Kombination, dass man diese beiden Sachen zusammen immer erwähnt. Das will er hier sagen. Aber mit dem Namen an sich hat das eigentlich nichts zu tun. Deswegen sagt er auch hier, oder mit der Hinzufügung von Du, was Inhaber oder Besitzer heißt, zur abgeleiteten Eigenschaft. So wie, und Allah ist allmächtig und der Besitzer von Vergeltungsgewalt. Also Allah hat die Fähigkeit zu vergelten, jemanden zu bestrafen, wenn er etwas getan hat. So könnte man sagen. Aber dass das ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala wäre, das ist nicht von der Aqida von Ahlus Sunnah. Allahu alam, dazu muss man inshallah ta'ala bei solchen Sachen immer gut aufpassen. Grundsätzlich bei Aqida-Büchern, meine geehrten Geschwister, denkt nicht, wenn ihr ein, zwei Aqida-Bücher gelesen habt oder Unterrichte gemacht habt, dass ihr schon sehr viel über die korrekte Aqida, über den korrekten Tawhid Bescheid wisst. Vielmehr ist das ein tiefes Wissen, in dem wir immer mehr eintauchen. Deswegen braucht man inshallah bei besonders bei solchen Büchern und besonders bei übersetzten Angelegenheiten immer jemanden, der das einen richtig und korrekt erklärt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Verständnis dafür geben. Ich wiederhole nochmal ganz kurz: Allahs Namen sind Tawqif 4. Es gibt keine andere Kategorie außer diese. Das heißt, Allah subhanahu bestimmt seine Namen selbst. Die Eigenschaften, die hier gemeint sind, sind die Eigenschaften, die man falsch verstehen könnte. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala natürlich alle Eigenschaften, die wir für uns selbst als negativ ansehen könnten, wie eben diese Pläne schmieden oder das Demütigen, so ist das bei Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem eine vollständige positive Eigenschaft, auch wenn wir nicht genau verstehen können, wie das gemeint ist. Das müssen wir auch nicht, denn alles bei Allah subhanahu wa ta'ala ist immer positiv und nicht negativ anzusehen. Das ist so eine kleine Regel, die man sich merken kann, inshallah ta'ala. Aber wie gesagt, der zweite Teil hat nichts mit Namen zu tun, sondern eher mit Eigenschaften. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.